Mann, scheiße. Kinder singen fröhlich. Er hat keine Arbeit mehr. Sie hat keine Haustür. Alle Kinder singen fröhlich. Ich hab keinen Bock mehr. Ha ha ha ha. Alle Kinder singen fröhlich. Ha ha ha ha.